zu Wohltätigkeiten. Das ist Kapitel des Salihin, der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir werden jetzt anfangen, bi'idhnihi ta'ala. In alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحديث الثاني عشر من كتاب من كتاب رياض الصالحين والحديث بارك الله فيكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصاء فقد لغى الحديث دليل على فضيلة الاستماع إلى الخطبة والإنصات والاستماع أي أن يرعاها بسمعه والإنصات أن لا يتكلم فيستمع الإنسان ويتابع بسمعه كلام الخطيب ولا يتكلم والحديث كذلك فيه مسألة الوضوء للجمعة وقد اختلف أهل العلم هل يكفي بالنسبة للجمعة الوضوء أم يجب الغسل لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم غسل الجمعة واجب على كل مسلم فهل الوضوء يعني هو هل الغسل من باب الاستحباب أم من باب الوجوب اختلف أهل العلم أغلب أهل العلم يقول الغسل لصلاة الجمعة مستحب ومن أهل العلم من يقول أن الغسل واجب ولكن إذا الإنسان نظر إلى الأدلة بارك الله فيكم يرى أن أدلة الوجوب أوضح أدلة الوجوب أوضح لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل فليغتسل يأمر بذلك يغتسل أو يتوضأ ويأتي على حسب الذي يختاره الإنسان بعد مراعاة الأدلة غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام أي الله سبحانه وتعالى يغفر له ومن مس الحصى فقد لغى طبعا قبل كان الحصى في المسجد مس الحصى أنه يعبث بالحصى أو مثلا إنسان يعبث بالسواك أو يعبث بالقلم أو الساعة أو المروح أو غير ذلك فهذا كله ما يجوز أثناء الجمعة إنما أثناء صلاة الجمعة يجب أن ينصت الإنسان وهذا من باب الخير لأن الإنسان إذا توضأ وأنصت وما لغى فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما بينه وبين الجمعة وثلاثة أيام زيادة هذا أجر عظيم من عند الله سبحانه وتعالى طبعا فيه فضيلة الوضوء كذلك وسيأتي في الحديث الذي بعده أبو هريرة رضي الله عليه وليفق تستي قزرت الله صلى الله عليه وسلم قزاكت وزرك فئلتي زين فاشن مختص في الوضوء und zum Freitaggebet kommt und der Ansprache aufmerksam zuhört, dessen Sünden vom Freitag zuvor bis drei Tage darauf werden gelöscht und sich während der Freitagssprache mit Kieselsteinen zu beschäftigen ist, so als ob man geredet hat. Wenn man mit Kieselsteinen spielt oder beschäftigt, dann ist das, als ob man Unnötiges geredet während Jumu'ah. Während Freitagspredigt darf man nicht sprechen, darf man nicht mit Steinen spielen. Früher waren die Moscheen mit Steinen, mit Kieselsteinen, aber heute sagen wir haben Teppich. Das heißt, man darf während Jumu'ah weder mit Kieselsteinen spielen oder mit Teppich oder mit etwas zum Schreiben und sowas. Man muss in Jumu'ah Predigt zuhören und schweigen, nicht sprechen und zuhören. wenn man Wudu nimmt, Wudu bezüglich Al-Jumu'ah ist umstritten zwischen den Gelehrten, das heißt, ist es genug Wudu zu machen oder muss man sich waschen, Ganzkörperwaschung zu sich nehmen? Es gibt zwei Ansichten von den Gelehrten. Einige sagen, es ist genug für Jumu'ah, nur Wudu zu machen. Wenn man sich Ganzkörperwaschung oder wenn man zu sich Ganzkörperwaschung nimmt, dann ist das eine empfehlenswerte Handlung und keine Pflichthandlung. Die anderen Gelehrten sagen Pflicht, weil der Prophet Muhammad sagte, Ganzkörperwaschung am Jumu'ah ist Pflicht für jeden Muslim, der geschlechtsreif ist. Das bedeutet hier für die Männer, natürlich, weil die Frauen nicht verpflichtet sind zu Jumu'ah. Und der Prophet sagte auch, wer zu Jumu'ah kommt, muss sich waschen. Und von hier sagen viele einige Gelehrten, dass Ganzkörperwaschung zum Freitag Pflicht ist. Andere sagen, es ist genug Wudu, weil hier da steht, wer Wudu macht. Aber wer Wudu macht, heißt nicht, wer kein Ghusl gemacht hat. Weil in Ghusl, in Ganzkörperwaschung, macht man auch Wudu. Dann, wenn man in die Moschee kommt und da hört man zu und nicht redet und nicht spielt oder Unnötiges macht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm eine Woche von Sünden verzeihen und 3 Tage danach. Das ist eine große Belohnung für diejenigen, die diese gute Tat begehen. Wallahu ta'ala ala wa'ala. وعنه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر حتى يخرج نقيا من الذنوب حتى يخرج نقيا من الذنوب إذن يغسل وجهه غسل وجهه يتخرج الخطايا مع الماء الذي يخرج من عينه أو ما آخر قطر ماء إذا غسل يديه نفس الشيء إذا غسل رجله نفس الشيء حتى يكون نقيا يعني كأنه غسل الأعضاء بالماء غسل للذنوب كذلك بهذه العبادة لأن الوضوء عبادة إذن الوضوء يطهر البدن والبدن يطهر بالماء وكذلك الوضوء يطهر معنويا بحيث أن الذنوب تخرج بارك الله فيكم أبو هريرة überliefert dass der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم sagte wenn ein Muslim oder ein Gläubiger seine rituellen Waschung vollzieht wenn der Muslim oder der Gläubige, der Mu'min, seine rituelle Waschung vollzieht, wenn er sein Gesicht wäscht, spült das Wasser bis zum letzten Tropfen alle Sünden fort, die durch seine Augen begangen wurden. Wenn er seine Hände wäscht, spült das Wasser die Sünden fort, die von seinen Händen begangen wurden. Und wenn er seine Füße wäscht, wäscht das Wasser alle Sünden weg, zu denen seine Füße ihn gebracht haben, bis er daraus hervorgeht, gereinigt von allen seinen Sünden. Das ist in Sahih Muslim. Das ist diese Handlung, dieser Gottesdienst, was der Muslim macht, indem der Muslim sich wäscht, Wudu nimmt, das ist an sich selbst mit gewaltigen Lohn verbunden. Und der Lohn ist, dass die Sünden verziehen werden und dass die Sünden gelöscht werden. Das ist, wir waschen uns mit Wasser, wenn wir Wudu gehen, damit oder vollziehen, damit unser Körper, damit oder damit die bestimmten Teile der Körper rein werden, sauber werden wegen Al-Wudu. Und natürlich auch, barakallahu fikum, wenn wir dann das machen, dann gibt es auch die Reinheit, es gibt körperliche Reinheit und Sinnreinheit. Und die Sinnreinheit in diesem Zusammenhang ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sünden löscht und Allah subhanahu wa ta'ala vergibt diese Sünden. Deshalb immer mit guten Taten wird man etwas Gutes auch erreichen. Allah ta'ala ala. وعنه عن رسول الله عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر اذا اجتنبت الكبائر. هذا الحديث شرحناه اكثر من مره. وفي بارك الله فيكم ان الاعمال الصالحه سبب لتكفير الذنوب. وانتبهوا، الذنب يكفر بالعمل الصالح، أما يعني الصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة لها. يعني لما الإنسان يعمل كبيرة من الكبائر لا بد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا ما فعل هذا ف كذلك الصغائر ما تغفر على قول من أهل على قول من أقوال أهل العلم. يعني سبب لتكفير الصغائر أولا الأعمال الصالحة بشرط أن تجتنب الكبائر. أما إذا ما اجتنب المسلم الكبائر فإنه لا تكفر كذلك الصغائر. ولذلك يقول أهل العلم لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. والكبائر كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبة خاصة من لعن أو من دخول نار أو إلى غير ذلك، إما العقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيه نفي إيمان يعني من فعل كذلك ليس منا. فالصلوات الخمس تكفيرا للصغائر، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان. هذا لا يعني أن الإنسان يفعل يعصي الله سبحانه وتعالى بأن يقول أنا صليت خلاص راح، لا، وإنما إذا بدر شيء من الإنسان فإن شاء الله بهذه الأعمال الصالحة يكفر الله سبحانه وتعالى الصغائر. أبو هريرة überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, die fünf täglichen Gebete zwischen zwei Freitagen und zwischen zwei Ramadan-Monaten löschen die dazwischen begangenen Sünden aus. Vorausgesetzt, es sind keine großen Sünden. Das ist in Sahih Muslim auch. Das wird die fünf Gebetszeiten, Freitag zu Freitag, Ramadan zu Ramadan, sind ein Grund, dass Allah subhanahu wa ta'ala die kleinen Sünden verzeiht oder löscht. Unter einer Bedingung, dass man keine großen Sünden begeht. Die großen Sünden, die sind die Sünden, die mit einer Strafe im Leben oder am letzten Tag verbunden sind oder mit Verdammen oder mit Betreten der Hölle verbunden sind. Oder etwas, oder Sünden, als der Prophet das erzählt hat und gewarnt hat, er hat gesagt, er ist kein Gläubiger, er ist kein Mu'min oder er ist kein Muslim, derjenige, der sowas macht. Die sind alle von Al-Kabair. Und die Gelehrten, die haben eine Regel, und zwar, die sagen, La kabirata ma'a al-istighfar. Wenn man eine große Sünde begangen hat und Allah um Verzeihung gebetet hat, dann wird es gelöscht. ولا صغيرة مع الإصرار. Wenn man eine kleine Sünde begeht, aber da macht man das immer, das wird zur Gewohnheit und man sozusagen man macht das willkürlich, absichtlich, dann ist das nicht mehr eine kleine Sünde, sondern das wird zur großen Sünde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber hier in diesem Hadith gibt es eine Bedingung, dass Allah die kleinen Sünden löscht und verzeiht. Und zwar, dass man keine großen Sünden begeht und dass man gute Taten begeht, indem wir hier drei Beispiele haben. Gebete, die fünf Gebetszeiten, Jumu'ah zu Jumu'ah und Ramadan zu Ramadan. وعنه كذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم. محو الخطايا رفع درجات. محو الخطايا ورفع درجات. أنا أدلكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يخبرهم هذا الشيء، فهذه صيغة تشويق. هذه صيغة تشويق. إسباغ الوضوء على المكاره يعني إتمام الوضوء حتى في أيام البرد لما فيه مشقة على النفس، لما فيه مشقة على النفس. كثرة الخطأ كثرة الخطأ إلى المساجد، أي أن يقصد الإنسان المساجد وذلك في الصلوات الخمس ولو كان المسجد بعيدا. وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني أن الإنسان من كثر الشوق إلى الصلاة فإنه ينتظر الصلاة بعد الصلاة حتى يصلي في المسجد. فهذان فذلكم الرباط فهو حماية حدود بلاد الإسلام. ذلك الرباط، الرباط في سبيل الله. فإذا بارك الله فيكم، الحفاظ والمحافظة على الصلوات هذه من العبادات العظيمة. إسباغ الوضوء عن المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة. أبو هريرة überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Soll ich euch nicht etwas sagen, womit Allah Sünden erlässt, das wird verzeiht, und den Rang erhöht? Die Gefährten sagten: Gewiss, o Gesandte Allahs. Er sagte: Die Waschung stets durchzuführen, auch unter widrigen Umständen, oft zum Gebet in die Moschee zu gehen und auf das nächste Gebet zu warten, wenn eines vorüber ist. Das wird hier oft zum Gebet in die Moschee zu gehen. Der Prophet sagte was anderes. Der hat gesagt, dass die vielen Schritte, die man macht, um zum Gebet in die Moschee zu gehen. Und dann, der Prophet sagte, das ist Ar-Ribat. Ar-Ribat, das bedeutet, das ist die Verteidigung der Grenze des muslimischen Landes. Das ist so groß, dass man die Grenzen des muslimischen Landes verteidigt. Und wenn man Wudu hat, wenn man viele Schritte in die Moscheen macht und wenn man auf das Gebet in der Moschee wartet, das ist so von dem Lohn, als ob man die Grenzen der Muslime schützt. Und das ist natürlich mit Lohn verbunden. Hier, was bedeutet, dass man in widrigen auch Zuständen oder Umständen das Wudu macht? Das wird als Beispiel, ja, wenn das kalt ist und du hast nur kaltes Wasser und du musst beten, dann machst du Wudu auch mit kaltem Wasser für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn man die vielen Schritte in die Moscheen hat, das wird, weil du mit jedem Schritt, wenn du in die Moschee kommst, auch wenn man mit Auto kommt, ja, wenn man auch mit Auto kommt oder mit Straßenbahn oder mit Zug, dann hat man den Lohn dafür. Mit jedem Schritt, was man in die Moschee macht, Allah subhanahu wa ta'ala gibt eine bessere Rangstufe erhöht die Rangstufe. Und mit jedem Schritt, du machst einen Schritt nach vorne und noch einen Schritt nach vorne. Dann, wenn du deinen Fuß hochhebst, dann hier bekommst du eine gute Tat geschrieben. Wenn du das, wenn du den anderen Fuß runter machst, dann bekommst du, dann dafür wird eine Sünde gelöscht. Und so weiter ist das. Und deshalb, diese drei Handlungen, die sind sehr schöne und gute Handlungen, die mit Lohn verbunden sind. Dass man auch in widrigen Umständen Wudu macht, dass man viele Schritte macht in die Moschee und dass man das Gebet, auf das Gebet wartet. Das wird, weil man das Gebet und die Moschee so liebt, da wartet man vom Gebet auf das andere Gebet. Allah Ta'ala. وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة البردان الصبح والعصر الصبح والعصر طبعا بارك الله فيكم من صلاهما على الوجه المراد من صلاهما في جماعة وعلى الوجه الصحيح الذي أمر به الله سبحانه وتعالى فالصبح والعصر صلاة البردين لماذا البردين؟ لأنه بارك الله فيكم في العصر تخف شوي حرارة الشمس وفي الصباح أيضا ما في حرارة للشمس ومن هنا سمي صلاة البردين Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist von Abi Musa al-Ash'ari überliefert, einer, der regelmäßig und pünktlich das Morgengebet und das Nachmittagsgebet verrichtet, wird ins Paradies eintreten. Natürlich, der Prophet hat nicht so erzählt, ja? Er sagt, wer die zwei Kälten verrichtet oder betet, wird ins Paradies kommen. Die zwei Kelten oder Gebete, die sind Frühgebet, das wird morgens Gebet und Nachmittagsgebet. Warum? Weil in dieser Zeit, erstmal morgens Gebet, das ist kühl. Und auch in Asr, die Wärme und Strahl der Sonne wird weniger. Und deshalb sind sie sozusagen die in der kühlen Zeit. Deshalb sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf Arabisch Bardain. Al-Bardain kommt vom Kühlen. Warum diese Gebete sind so wichtig? Weil die Leute zum Frühgebet, die schlafen. Und das ist schwer für die Leute, dass sie in die Moschee gehen. Und auch Asr sind die Leute, weil das kühler ist, dann wollen sie was anderes tun oder genießen. Und deshalb, wenn man in die Moschee geht und wenn man dort betet, dann bekommt man einen großen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir reden, barakallahu fikum, in Kapitel, dass es gibt sehr viele Taten oder sehr viele Handlungen, die so gut sind und die sind ein Grund, dass man ins Paradies kommt. Wie zum Beispiel hier diese zwei Gebete. Das heißt nicht jetzt, dass man die anderen Gebete nicht verrichtet. Da verrichtet man die Gebete, aber speziell, wenn man regelmäßig und pünktlich diese Gebete verrichtet, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat, dann hat man einen größeren Lohn, als was man natürlich sich selber überlegt. وعن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا حديث عند البخاري هذا حديث عظيم يا أخو هذا الحديث حديث عظيم شوف العبد كان محافظ على صلاة الجماعة فمرض ولأنه مريض ما استطاع يذهب إلى صلاة الجماعة مع أنه يريد ولكن لمرضه عنده عذر فالله يكتب له الأجر أجر صلاة الجماعة على الرغم من أنه ما يذهب إلى صلاة الجماعة أجر النية وما صلى الجماعة مع الناس ولكن يأخذ هذا الأجر والإنسان إذا كان اعتاد على شيء، ولكن لأنه سافر ما استطاع أن يفعله، فالله سبحانه وتعالى يكتب له كذلك الأجر، كأنه رجل مرض أو سافر يكتب له الأجر مقيمة صحيحة. طبعا في هذا تنبيه بارك الله فيكم على أهمية الوقت وأهمية الصحة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فقد يكون عنده صحة ولكن وعنده فراغ، عنده صحة وعنده فراغ ولكن ما يعبد الله سبحانه وتعالى، فهذا أخسر الخاسرين. إنسان عنده صحة وفراغ ويعبد الله سبحانه وتعالى فهذا أربح الرابحين، وإنسان عنده صحة ما عنده فراغ، أو عنده فراغ ما عنده صحة، أتمنى أن يعبد الله الأمرين فما يستوجه الصحيح. فرأس مالك صحتك وفراغك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر فيها الصحة وذكر فيها الفراغ. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عليه لما قال: وخذ من صحتك لمرضك وخذ من حياتك لموتك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كالذين سمعوا القول فاتبعونا أحسنه. بارك الله فيكم. أخ أبو موسى رضي الله عليه زاكت بس البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت wenn ein Diener Allahs krank wird oder auf eine Reise geht, wird mit einem ebenso großen Anteil an Belohnung ausgestattet, wie wenn gesund oder zu Hause geblieben wäre. Wenn man krank wird, wenn man krank wird oder auf der Reise ist, wird man den Lohn geschrieben bekommen, als ob man anwesend ist, nicht auf der Reise, und gesund ist, nicht krank. Das Hadith ist bei Al-Bukhari. Das ist ein sehr schönes Hadith, eine sehr schöne Überlieferung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damit wir das verstehen, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist gerecht. Eine Person pflegte immer in der Moschee zu beten. Aber wenn diese Person krank wird, und diese Person will gerne in die Moschee, aber die Person ist krank geworden, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Person den Lohn schreiben, als ob diese Person nicht krank wäre und als ob die Person das Gebet in der Moschee verrichtet hat. Das wird mindestens den Lohn für die Absicht dieser Person. Auch wenn man auf der Reise ist, das ist das Gleiche. Und hier sieht man, wie wichtig es ist, dass man Gesundheit und Freizeit nutzt, indem man Allah subhanahu wa ta'ala allein einzig anbetet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wie bei Al-Bukhari von Hadith von Ibn Abbas, er sagte, zwei Gaben fehlen vielen Leuten, oder viele Leute vermissen zwei Gaben: Gesundheit und Freizeit. Weil manche Leute, die haben Gesundheit, Freizeit, aber die benutzen das nicht, die verwenden das nicht in der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala, sie haben verloren. Andere, sie haben Gesundheit, Freizeit, sie beten Allah richtig an, sie sind die Gewinner. Einige, sie sind krank, aber sie haben sie haben Freizeit. Andere haben keine Freizeit und sie sind gesund und so weiter. So, derjenige von uns sollte immer etwas verstehen: Wir werden leben, dann werden wir sterben, und da sollte man in diesem Leben Gutes tun, damit man das bekommt als Lohn, wenn man vor Allah subhanahu wa ta'ala steht. عن جابر رضي الله عنه 136 سنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. المعروف ما يتعارف الناس على حسنه، أو ما عرف في الشرع حسنه إن كان مما يتعبد به. فإذا كان مما يعني من العبادة فهو في الشرع في الدين، وإذا كان عند الناس ما يتعارف عليه الناس، يعني الكلمة الطيبة صدق من المعروف، تعارف الناس على أنه الإنسان مثلا يكون إنسان بشوش، يعامل الناس معاملة طيبة، هذا معروف بين الناس. إذا ما يتعارف الناس عليه هو المعاملة الحسنة، وما يكون في الشرع معروف أي ما يكون في الشرع من أمور الخير. Jabir auch berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, jede gute Tat ist Sadaqa. Eigentlich, das ist nicht so die Übersetzung. Das ist nicht so die Übersetzung, jede gute Tat. Was bedeutet hier gute Tat? Ja? Was bedeutet jede gute Tat? Was wird dann, jede gute Tat sowieso ist Sadaqa. So, das ist klar. Aber hier Al-Ma'ruf. Und das ist schwierig. Übrigens, das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer, so was wir besitzen. Weil was wirst du sagen als Ma'ruf? Al-Ma'ruf ist das Bekannte. Zu sagen, das, was die Leute kennen vom Guten. Und vom Guten kennen kann durch zwei Methoden bestimmt werden. Das Gute zu kennen kann durch zwei Methoden bestimmt werden. Entweder das Gute durch die Religion, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist gut, der Prophet sagt, das ist gut. Wenn du das machst, dann ist das wie Almosen. Das heißt, du bekommst dafür etwas Lohn. Die zweite Methode ist, was die Leute unter sich kennen vom Guten. Das wird Verhalten zwischen den Leuten. Obwohl die Religion hier eine große Rolle spielt. Aber es gibt Themen, die vielleicht die Religion nicht viel erklärt hat. Aber die Menschen selber, die wissen das. Angenommen, jemand kommt zu dir und er will von dir was kaufen. Was machst du mit ihm? Wie ist das gut und wie ist das schlecht? Die Leute wissen doch. Und deshalb, barakallahu fikum, jede gute, entweder durch die Religion, bestimmte Handlung, oder jede gute durch Brauch von den Leuten, gute Handlung, ist Sadaq. Das ist, als ob du zur Spende für Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hast. Dass man einen Kranken besucht, dass man jemandem hilft. Und das haben wir schon erklärt, als wir gesagt, als das Hadith von unserem Propheten Muhammad erklärt wurde, mit dem, wenn du jemandem beim Tragen hilfst, dann ist das eine gute Tat und so weiter. وَعَنْهُ كَذَلِكَ عَنْ جَابِرِ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق له وما سرق منه له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة رواه مسلم وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة و138 رواه البخاري ومسلم رواية أنس. أما قوله يرزقه أي ينقصه، يعني هذا حث على مسألة البيئة ومسألة الطبيعة. عصرنا الحديث، على فكرة يوجد حديث عظيم يا أخو، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني إذا قامت الساعة والمسلم بيده فسيلة فليغرسها. فسيلة هي يعني الصغير من النبات الذي يكبر فيما بعد، فيغرسها ويأخذ عليها أجل. فكل إنسان وكل حيوان يأكل منها أو الطير فله بها صدقة، حتى لو سرق منها فله صدقة. إنسان مثلا غرس شجرة تفاح، فأتى طير أكل منها صدق له، أتى إنسان أكل منها صدق له، نقص منها صدق له، سرق منها صدق لذلك لصاحب شجرة التفاح. هذا فيه حث على الزرع والغمس، لأنه فيه منافع ومصالح دنيوية وأخروية، وهذا في دليل على كثرة طرق الخير، على كثرة طرق الخير. كما أن بالمعاصي يفسد البر والبحر، كذلك بالحسنات يبارك في البر والبحر بكثرة طرق الخير. Auch Jabir berichtet, dass der Gesandte Allah sagte, wenn ein Muslim einen Baum pflanzt, dann ist das, was von dem Baum gegessen wird, eine Sadaqa für ihn. Und was auch immer davon gestohlen wird, ist auch eine Sadaqa für ihn. Und auch was davon verloren geht, ist Sadaqa zu ihm. In einer anderen Version bei Muslim lautet, ein Muslim pflanzt keinen Schästling, von dessen Pflanze ein Mann oder ein Tier oder ein Vogel ist, ohne dass ihm das als Sadaqa für den Tag des Gerichtes angerechnet wird. Eine weitere Version bei Muslim und Bukhari lautet, was immer ein Muslim pflanzt oder anbaut und wer auch immer davon, dann davon ist, sein es Mensch, Tier oder sonst irgendwas, so gilt dies als Sadaqa für ihn. Und bei Al-Bukhari Muslim ist es von Anas überliefert. Subhanallah, das ist eine sehr schöne Überlieferung. Das hat auch übrigens mit der Natur zu tun. Das heißt, die Muslime sind naturfreundlich eigentlich. Und wir sind umweltfreundlich. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn man auch kein Keimling in der Hand hat und der letzte Tag bricht aus, sollte man das pflanzen. Sollte man pflanzen. Weil jedes Geschöpf, das von diesem Baum oder von dieser Pflanze ist, bekommt der Muslim dafür Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqa. Auch wenn jemand davon gestohlen hat, bekommt derjenige, der gepflanzt hat, Sadaqa. Zum Beispiel ein Muslim baut einen Apfelbaum an. Dann kommen Vögel, die essen davon. Der Muslim bekommt dafür Lohn. Menschen, Lohn. Tiere, Lohn. Auch wenn jemand davon klaut, bekommt man dafür Lohn. So ist das in unserer Religion. Und das ist der Beweis, dass die guten Taten nicht nur in Gebet und Fasten sozusagen in Gebeten ausgeschlossen sind. Es gibt auch andere Verhalten, Pflanzen, Lebenssachen, die sind gut für den Muslim, für sein Leben und für den letzten Tag. Wir stoppen hier, weil wenn wir anfangen mit dem nächsten, dann dauert das lange. Barakallahu fikum. Heute ist 25.05.09. Barakallahu fikum und jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Ich kann mit der Adhan? Sitte? بعد سبع دقائق تسع دقائق خير. Wir haben noch ein paar Minuten zum Gebet. Habt ihr, barakallahu fikum, hat man diese über den Staatsfeind Nummer 1, hat man die Sendung gebracht? Oder noch nicht? Oh. Und habt ihr Angst vor mir? Jetzt? Oder nicht? Bitte? Ja, ja. Ja, die haben jetzt über mich was geholt. Ja? Ich meine, gesendet. Achso, das Staatsfeind Nummer 1. Nee, nicht so. Die Qaida-Leute unterstützen mich. Pass auf, nicht umgekehrt, ha? Die schicken mir Geld. Oh. Ich meine, welcher nur ganz ehrlich gesagt, Entschuldigung für das Wort, welcher Esel wird sowas glauben? Wir haben geglaubt, dass Saddam unterstützt Al-Qaida. Nee, ja, Saddam war verbündet mit Al-Qaida. Und was das Schönste ist hier, Barsoum, Barino Barsoum, ehemaliger Salafist. Barino war ehemaliger Salafist. Das ist neu. Das ist mir neu. War klar, der Barino, das ist einer, der sozusagen einen Film gemacht hat. Und dieser Film hieß, der kommt in eine Moschee und der begibt sich als Moslem und dann wird er radikalisiert und dann am Ende erfährt er, dass er falsch war, deshalb verlässt er den Islam. Oh schön, so ein schöner Film hat man gemacht. Und deshalb war man mit Barino 4 Jahre. Da hat man Barino am Anfang gesagt, Koran im Kopf und so weiter. Und jetzt dieser Barino ist Islam-Experte geworden. Und das andere, diese Professorin, die hier gesprochen hat, in der Sendung, die ist bekannt, dass sie gegen den Islam ist, wie dieser Radit oder Radat oder ich weiß nicht, wie die heißt. Und wer hat die ganze Sendung gemacht? Einer, der heißt Markus Frenzel. Wirklich, der sieht teuflisch aus. Wirklich, wie man sieht, seine Haare und sowas. Als er zu mir kam, vor einem Jahr, ich hab ihm die Frage gestellt, haben Sie Religion eigentlich? Der hat gesagt, naja, der hat seine Sache. Aber was sollen wir machen? La haula la quwwata illa billah. Der wollte mit mir die ganze Zeit ein Interview. Klar. Und ich wollte ihm nicht geben. Vor ein paar Monaten hat er angerufen, ich habe ihm gesagt, mit Lügnern will ich nichts zu tun haben, weil du ein großer Lügner bist. So, ich habe ihm gesagt, lass mich in Ruhe. Und ich habe mich beschwert bei seinem Arbeitsgeber. Jetzt, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ich gebe Beschwerde, ich habe mich heute auch beschwert. Der Rechtsanwalt hat Ihnen was geschickt. Und, khair, inshallah. Morgen, inshallah, zeige ich Ihnen an. Bidni ta'ala. La hawla la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Ich meine, Schlüsselpunkt ist hier, besonders gefährlich, Hasan Dabak dürfte in der Justizvollzuganstalt Leipzig Gottesdienste abhalten. Bis heute gibt es kein Hausverbot für den Hassprediger. Der hat mich so genannt jetzt. Okay, mal sehen dann morgen. Ich habe das jetzt gedruckt und dann sehen wir. Oh, Verleumdung. Ja. Übrigens, im Verfassungsschutzbericht steht von uns nicht. Ha? Nein, von Deutschland. Verfassungsschutzbericht gibt es von uns nicht. Dieses Jahr, von 2008. Und deshalb, das ist jetzt eine Art, wieso gab es nicht über diese Leute? Deshalb macht man ein bisschen so Theater. Allah. Nicht schneller vergisst man als Zeitung von gestern. Aber das ist eine Art wirklich Manipulation, Intrige, Sündenbockprinzip und jemand muss das. Nee, übrigens, Seminar wird am 6.6. sein. Inshallah. Seminar wird am 6.6. sein in Leipzig. Samstag den 6. Inshallah. Naja. Jemand muss als Sündenbock für diese Religion opfern. Und ich bin der. Der hat auch heute im Radio von mir gesprochen, hier bei uns. Ich hab das. Der hat im Radio gesagt, ja. Es gibt keine Beweise. Es gibt keine Beweise. Aber ich hätte große Wirkung auf die Kofferbomber und Sauerlandzelle. Wallah, ich weiß nicht wann und wo und wie. Ich meine, vielleicht auch bin ich schuld, dass der Schauspieler, wie heißt der Schauspieler, der seine Frau verlassen hat vor ein paar Tagen? Ja, und vielleicht bin ich auch schuld, dass das diese, wie heißt diese, ja, vielleicht alles. Sie haben versucht, voriges Mal mit Abu Jamal und heute mit mir. Der sagt, der ist der Geistliche für diese Leute und zwar ist Instanz, der geistliche Instanz. Und pass auf, ich wäre die Spinne im Netz. Und ich wie sagt man, die Fäden. Ja, ich ziehe die Fäden. Und noch, was? Klar, noch etwas Interessantes, ja. Die können, das ist eine Art vielleicht Witz. Aber es gibt manche Leute, die in Spaß übertreiben. Was noch? Was ist das? Ja, die religiöse Instanz. Ah, wir leben wie vor 3000 Jahren. Wir leben wie vor 3000 Jahren. Wir schneiden unsere Bärte extra in einer Art und wir haben unsere Klamotten wie der Prophet Mohammed und wir geben Frauen keine Hand. Das ist unsere Geiste, die wir leben. Ultra-orthodoxen. Sehr schön. Dann sehen wir, was am Ende daraus kommt. Aber ich weiß nicht, dass das die Menschen mich wegen Volksverhetzung angezeigt haben. Kenne ich nicht. Ich meine, das ist neu. Mir ist neu. Ich meine, von krimineller wie heißt das? Vereinigung und dschihadistische Aktivitäten. Am Ende ist das Volksverhetzung geworden. Uff. Und wenn sie nicht finden, dann gibt es Steuerfahnder, weil ich heute Besuch habe, bekommen habe. Ja, ich habe heute guten Besuch bekommen. Weil es nicht mehr gibt. Und später, dann, wenn das in diesen, ich meine, wenn sie jetzt religiös nicht finden, politisch nicht finden, militärisch nicht finden, und sowas, Allahu a'lam, die werden meine Blutgruppe untersuchen und die sagen, ah, wir haben festgestellt, er hat gesagt A plus, aber der hat nicht positiv, das war negativ. Was? Wir haben ihn erwischt. Endlich! Die haben mich erwischt. Meine Blutgruppe. Was kann ich machen? Lächerlich ist das. Lächerlich. La haula. Barsoom, Barino Barsoom, ehemaliger Salafist. Ja. Und Islamwissenschaftlerin. Schau mal. Auch die Islamwissenschaftlerin, Chauffeurin und Textilexpertin, Entschuldigung, Terrorexpertin. Entschuldigung. Textil oder Terror? Terrorexpertin, Textil, ja. Ursula Spuler, Stegemann, Spuler. Warn davor, Dabak zu unterschätzen. Okay. Unterschätze mich nicht, ja, passt auf. Der Leipziger Imam habe offensichtlich ganz hervorragende Kontakte zur Terroristenszene, zu Al-Qaida und zu den Sauerland-Terroristen gehabt. Die Ideologie der Salafisten sei bisher gar nicht wirklich von Politik und Gesellschaft wahrgenommen und verstanden worden. Vielen sei offenbar unklar, wie gefährlich diese Ideologie sei und wie sie die Köpfe verdrehen könne. Ja, eure Köpfe sind alle verdreht. La haula wala quwwata. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von euch annehmen. Wir treffen uns inshallah morgen, barakallahu fikum, zum Unterricht. Jazakumullah khair und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir von euch annehmen. Eventuell komme ich ein bisschen noch nach dem Gebet, inshallah. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.